WDR 5. Neugier genügt. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist mein nicht wert. Still falls the rain. Noch immer fällt der Regen. Dark as the world of man. Finster wie die Welt, schwarz wie unser Verlust, blind, as the 1940 blind wie die 1940 Nägel upon the cross. Am Kreuz. Die englische Dichterin Edith Sitwell schrieb Still Falls the Rain 1940 während der Luftangriffe auf London. Nun ist das Leiden Christi mit dem der Menschen zu vergleichen zwar eigentlich Blasphemie, aber gleichzeitig so verbreitet wie Kreuze in bayerischen Schulen oder wie die Proteste von Eltern gegen eben diese Kreuze. Und das ist keine Entwicklung des säkularen 20. Jahrhunderts. Bereits in seiner lateinischen Form, Crux, wurde das Kreuz für alles verwandt, was eine Plage, also eine Crux war. Wegen dieses inflationären Gebrauchs warnte Martin Luther Anfang des 16. Jahrhunderts: Geringere Kreuze tun mehr weh denn Christuskreuz. Doch nahm niemand sonderlich Notiz davon. Um heilige Angst zu empfinden, brauchen wir echte, vorzugsweise brennende Kreuze, während das Wort Kreuz zu einem Synonym für weltliche Belastungen geworden ist. Tragen wir nicht alle unser Kreuz? Wie kommt es dann, dass wir sagen, wer das Kreuz hat, segnet sich damit? Und damit jemanden meinen, der Macht und Einfluss hat und sich damit seinen persönlichen Vorteil sichert, also korrupt ist? Jens Ivo Engels, Professor für Geschichte an der TU Darmstadt und Autor der ersten Geschichte der Korruption. Wenn wir uns das mal anschauen in der Tiefe der historischen Zeit, dann finden wir sehr unterschiedliche Bedeutungen, die mit diesem Korruptionsbegriff verbunden sind. Eben nicht nur das, was wir heute darunter verstehen, nämlich den Missbrauch eines öffentlichen Amtes, sondern auch so etwas wie Sündhaftigkeit des Menschen, Fäulnis, moralischer Niedergang ganzer Gesellschaften. Auf Englisch bedeutet to corrupt, noch immer zu verderben. Darauf folgen in der Regel die Worte the morals of a maiden. Und wie man die Moral einer Jungfrau verdirbt, ist hinlänglich bekannt. Das ist also ein großes Konglomerat von negativen Vorstellungen, die immer noch unter der Haut mitschwingen. Um das Ganze noch ein wenig vertrackter zu machen, half gegen das Negative, das das Kreuz symbolisierte, nur eines, nämlich das Kreuz. Im Mittelalter segnete man sich damit, um sich vor Unheil zu schützen. Am einfachsten, indem man sich mit der Hand bekreuzigte. Daher kommt der Ausdruck, ein Kreuz über etwas schlagen, damit ein schlechter Einfluss verschwindet. Und wenn er dann verschwunden war, machte man drei Kreuze dahinter. Wem das alles zurückwärtsgewandt ist, der hat vollkommen recht. Denn die beiden Ks, Kreuz und Korruption, sind untrennbar mit unserer Vorstellung von dunkler Vorzeit verknüpft. Das sieht man unter anderem daran, dass Gesellschaften, die wir als korrupt ansehen, in der Regel auch als vormodern ansehen. Das kann man ja in der öffentlichen Debatte sehr schön sehen. Das mittelalterliche Afghanistan, in Anführungsstrichen, das eben völlig korrupt ist. Natürlich sind die modernen Demokratien nicht frei von solchem illegitimen Lobbyeinfluss. Räumt Max Bank ein, der europapolitische Sprecher von Lobby Control. Doch auch wenn moderne Institutionen korrupt sein können, ist Korruption selbst vormodern. Und damit besteht die Hoffnung, dass sie überwunden werden kann. Eben das ist das Ziel von Lobby Control. Lobby Control hat sich 2005 gegründet. Die Kölner Zentrale liegt zwischen Brüssel und Berlin. Symbolisch gesehen ist es so, dass wir eben gleichmäßig den Lobbyeinfluss in Brüssel und in Berlin brandmarken. Denn Brandmarken ist eine der traditionellen Strategien gegen Korruption und auch nahezu die einzige. Das liegt daran, dass es zwar einen gesellschaftlichen Konsens gibt, Korruption moralisch zu verurteilen, jedoch nur ein geringer Teil davon tatsächlich gerichtlich verurteilt werden kann. Der wirksamste Weg geht also über die öffentliche Meinung. Und die reagiert, weil sie sich den korrupten Machenschaften ungeschützt ausgeliefert fühlt, umso erhitzter. Für mich ist da der Fall Wulff ein Symbol für, denn man kann in diesem Fall ja doch recht leicht feststellen, dass der ehemalige Ministerpräsident von Niedersachsen wohl politischen Schaden nicht angerichtet hat mit seinem Interesse für Begünstigung und kleine Schnäppchen. Also dennoch ist das Ganze in einer Weise hochgekocht, die dem Beobachter dann den Eindruck vermittelt, als sei die gesamte politische Klasse moralisch völlig unzuverlässig. Der Jahreswechsel 2011-12 stand im Zeichen der Wulff-Affäre. Eine Weile war Wulffen sogar ein Synonym für korruptes Handeln. Wer das Kreuz hat, segnet sich damit. Der ehemalige Ministerpräsident Niedersachsens und zu diesem Zeitpunkt Bundespräsident Deutschlands hatte sich sein Haus von dem Unternehmer Egon Gerkens mit einem Privatkredit finanzieren lassen und diesen dafür auf Delegationsreisen nach Indien, China, Japan und in die USA mitgenommen. Das hätte ihm die Presse wahrscheinlich noch verziehen, wenn er daraufhin nicht versucht hätte, die Bild-Zeitung unter Druck zu setzen. Und was Wulff kann, konnte die Bild-Zeitung schon lange, nämlich drucken. Am 17. Februar 2012 erklärte Christian Wulff: Ich trete deshalb heute vom Amt des Bundespräsidenten zurück. Wir finden, was man nicht darf, das wissen eh schon alle. Was man darf, das wissen die wenigsten und da wollen wir nachhaken. Kündigt der Wirtschaftsforscher Roland Spitzlinger an, der zusammen mit der Künstlerin Julia Draxler das Institut für angewandte Korruption gegründet hat, um dem Phänomen mit dem Mittel der Mimikrie zu begegnen. Unsere Aufgabe sozusagen besteht im Sammeln, im Dokumentieren und im Vermitteln von Korruption. Und wir haben angefangen mit den Korruptionstouren. Das sind so eine Art Stadttouren, wo man vor Ministerien, Firmensitze gemeinsam geht und sich dort die Best-Practice-Modelle der letzten Jahre erzählen lässt. Als da wären. Sharon Bowles ist eine Ex-EU-Parlamentarierin, die den Ausschuss für Wirtschaft und Währung leitete und deshalb hauptsächlich zuständig war für die Finanzmarktregulierung. Diese Sharon Bowles ist jetzt direkt nach ihrem EU-Mandat in die Londoner Finanzlobby gewechselt. Ein paar Begriffserklärungen. Banken, Versicherungen und Fondsgesellschaften haben nicht nur eine große Lobby, also direkten Einfluss auf die Politik, sondern bezahlen auch ihrerseits professionelle Lobbyagenturen. Allein in Brüssel arbeiten 15.000 bis 30.000 Lobbyisten. Sie beeinflussen Richtlinien, bevor sie überhaupt entstanden sind. Sie überhäufen Abgeordnete mit ihren Änderungsanträgen für Gesetzesentwürfe. www.lobbypedia.de. Einen weiteren privilegierten Zugang haben Unternehmen und Wirtschaftsverbände über die Expertengruppen, die die Kommissionen zu spezifischen Themen beraten. Lobbypedia ist ein Portmanteauwort aus Lobbyismus und Wikipedia. Das kritische Online-Lexikon wird von Lobby Control betrieben, die dafür 2012 mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet wurden. Lobbypedia liest sich wie blütenreine Verschwörungstheorie, wenn die Quellen nicht so seriös wären. Angefangen bei dem Rettungsschirm für die Banken, einem Gesetz, das maßgeblich von der Finanzlobby mitgeschrieben wurde, bis hin zu Freihandelsabkommen mit undurchsichtigen Akronymen wie CETA, TIP und TISA. Wir sind für die Demokratisierung der Korruption. Wir finden halt, dass nicht nur dieses 1% oder diese Experten darüber Bescheid wissen sollten, sondern alle. Doch nicht nur, weil wir uns von dunklen Mächten gelenkt fühlen, ist Korruption so ein Wunderpunkt, sondern weil die Legitimation der europäischen Staaten auf dem Gegenbegriff zur Korruption basiert, der Gemeinwohlrealisierung. Das politische Selbstverständnis Europas geht in etwa so. Absolutistische Staaten wirtschafteten in die Taschen von Königen und Diktatoren. Dann kam die Französische Revolution und danach entstanden die modernen Demokratien zum Wohl aller Bürger. Ein Konzept, das wiederum auf Wirtschaftsunternehmen als kleinen Staat im Staat übertragen wird und so weiter. In der Zeit vor 1800 gab es zwar auch die Vorstellung, dass Politik und Mächtige dem Gemeinwohl dienen müssen, aber daneben gab es noch weitere Werte. Wie zum Beispiel Vetternwirtschaft, die als Akt der christlichen Nächstenliebe zum Teil sogar gefordert wurde. Schließlich wissen wir spätestens seit der Mafia, dass man sich für die Familie einsetzen muss. All diese alternativen Begründungen für politische Macht, die fallen um 1800 weg. Und was bleibt, ist sozusagen das Gemeinwohl. Das ist immer noch dehnbar genug, aber es gibt sozusagen keine anderen Begründungen außerhalb mehr. Mit Ausnahme des Bayerischen Landtags. Das was? Ja, den Bayerischen Landtag, das wissen die Hörer sicherlich noch, hat es bis vor einem Dreivierteljahr noch den Fall gegeben, dass Abgeordnete ihre Ehefrauen, Kinder und andere Verwandte beschäftigt haben als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dafür dann ein doch recht fürstliches Gehalt mitbezogen haben. Und diese Regelung war lange Zeit völlig legal. Da ist Korruption ein Aspekt, der wirklich Menschlichkeit in die Berufswelt reinbekommt. Ja. Wir möchten ja einen Master of Corruption anbieten und da gibt es ein Seminar dazu und dann gibt es jetzt auch diesen Reader, also dieses Buch zum Seminar. Probier's doch mal mit Korruption. Erschienen im Riemann Verlag. Über 300 Seiten mit Tipps und Tricks. Woher kommt diese Faszination? Naja, ich habe 2 Jahre im Parlament gearbeitet. Da kommt man dem Thema nicht vorbei. Ein paar Highlights. Nicolas Sarkozy. Der erste französische Staatschef, der jemals wegen Korruption in Polizeigewahrsam genommen wurde. 2013 musste er sich vor Gericht wegen illegaler Parteispenden verteidigen. Besser bekannt als die Betancourt-Affäre. Tony Blair. Der erste Prime Minister, der jemals in seinem Amtssitz polizeilich verhört wurde, weil seine Partei spendierfreudigen Gönnern zu Adligsprechungen durch die Queen verholfen hatte. Besser bekannt unter dem Namen Cash for Honors. Und natürlich sorgen Spenden auch in Deutschland für Aufregung und Exaltiertheit. Was ich sehr interessant finde, ist der Fall Helmut Kohl, der ja in der 2. Spendenaffäre sein öffentliches Image im Grunde völlig verloren hat. Und zwar nicht so sehr, weil er offensichtlich Spenden entgegengenommen hat und die dann eben nicht angegeben hat, sondern weil er sich öffentlich hingestellt hat und gesagt hat, ich bin weiterhin der Ansicht, dass ich richtig gehandelt habe, weil ich diesen Personen mein persönliches, privates Ehrenwort gegeben habe, dass ich sie nicht nenne. Und deswegen werde ich dabei bleiben. Und diese Vermischung von privatem Ehrenwort auf der einen Seite und öffentlicher Funktion als Parteivorsitzender und Bundeskanzler, die hat ihm die Öffentlichkeit nicht verziehen. Auch die weltweit gegen Korruption agierende Nichtregierungsorganisation Transparency International arbeitet mit der Definition: Korruption ist der Missbrauch anvertrauter Macht zum privaten Nutzen oder Vorteil. Also, wer das Kreuz hat, segnet sich damit. Das Problem ist nur, dass da ein Problem ist. Schon die zweite Welle der Frauenbewegung prägt in den 1970er Jahren den Slogan: Das Private ist politisch. Das Ideal des objektiven Politikers, der Entscheidungen unabhängig von seiner Herkunft, seinen Interessen und seinen Gefühlen trifft, ist ebenso realistisch wie das des guten Diktators, der nur zum Wohl seiner Untertanen handelt. Diese Trennung zwischen öffentlich und privat, eine typisch moderne Trennung. Diese aber durchzusetzen, das ist nie möglich gewesen. Ein Beispiel ist der Fall Wulff etwa, in dem es ja auch sehr intensiv um die Frage ging, ob ein bestimmtes Essen auf dem Oktoberfest in München, ob das eine private Angelegenheit gewesen sei oder eine dienstliche. Und letzten Endes wird man da nie wirklich unterscheiden können. Es gibt ja weitere Anzeichen, die darauf hindeuten, dass die Grenzen zwischen dem Privaten und dem Öffentlichen immer weiter verschwimmen. Wir sprechen ja über das Internet und diskutieren auch dort, dass wir im Grunde das Private nicht mehr von öffentlich sichtbaren Lebensäußerungen trennen können. Was geschickte Lobbyisten natürlich sofort für sich nutzen. Vorreiter sind Marketingfirmen wie Cornerstone in New York. Die Jugendliche engagieren in Chatrooms oder Blogs so zu tun, als seien sie Fans von bestimmten Marken und ihren Freunden auf Facebook Produkte ans Herz legen. Diese Form des Under-the-Radar-Marketing ist natürlich nicht auf den Bereich des Marketing beschränkt. Beispielsweise haben Facebook, Google, und Co. eine Lobbyagentur damit beauftragt, eine gemeinnützige Organisation zu gründen und den Datenschutz auszuhöhlen auf europäischer Ebene. Wer das Kreuz hat, segnet sich damit. Bedeutet nämlich auch, dass es notwendig ist, seine nicht ganz so lauteren Machenschaften als tipptopp oder noch besser wohltätig darzustellen. Sich sozusagen selbst mit Weihwasser zu besprengen, damit man nicht von der Öffentlichkeit gekreuzigt wird. Es sei denn, die Profite sind hoch genug. Dann muss man sich um seinen Ruf auch keine Sorgen mehr machen. Es gibt die Sachen, wo jeder sagt, die wären jetzt moralisch verwerflich. Also beispielsweise, wenn eine Pharmafirma einen Arzt besticht, damit er die Medikamente dieser Pharmafirma verschreibt. Das bezeichnen sogar Richter als Bestechung. Gleichzeitig ist es aber trotzdem legal. Und zwar unabhängig von den Nebenwirkungen. Der künstliche Süßstoff Aspartam löst nachweislich Gehirntumore, Schlaganfälle, Herzrhythmusstörungen, Multiple Sklerose, Diabetes, Alzheimer und vieles mehr aus. Bis Mitte der 70er Jahre stand Aspartam auf der CIA-Liste der potenziellen Mittel zur biochemischen Kriegsführung. Warum ist er dann heute einer der am häufigsten verwendeten Süßstoffe? Weil Donald Rumsfeld 1981 im Vorstand der Firma saß, die das Patent auf Aspartam hatte. Ebenso wie in der neu gewählten Ronald Reagan-Regierung und flugs einen neuen Vorsitzenden für die amerikanische Food and Drug Agency ernannte. Dieser stufte Aspartam bereitwillig als ungefährlich ein. Im Widerspruch zu den Daten der Food and Drug Agency selbst, die den Süßstoff als Nervengift ausweisen. Die Rolle des ehemaligen amerikanischen Verteidigungsministers bei der Legalisierung von Aspartam ist kein Geheimnis. Bei Pressekonferenzen wird er regelmäßig danach gefragt. Ebenso wie nach den Opfern der Kriege, die während seiner Amtszeit geführt wurden. Wissen Sie was? Ich bin froh, dass Sie Aspartam ansprechen. Nein, bist du nicht, Donald. And of your deals each single word was buried deep within the earth. But someone is out digging, digging up the dirt. Der Kampf gegen Korruption ist nicht wegzudenken aus dem politischen Prozess. Sogar Donald Rumsfeld selbst versuchte einmal gegen die dreistesten Profiteure vorzugehen. Am 10. September 2001 kündigte er auf dem Nachrichtensender CNN einen Krieg gegen die Verschwendung an, weil das Militär einen beachtlichen Teil seines Budgets anscheinend verschlammt hatte. According to some estimates, we cannot track 2.3 Nach aktuellen Schätzungen können wir 2,3 Billiarden Dollar nicht finden. Natürlich kam es nie zu diesem Krieg gegen die Verschwendung, da einen Tag später, am 11. September, ein ganz anderer Krieg begann, der die Verteidigungsbudgets in bis dahin ungeahnte Höhen trieb. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.